Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna, aufgenommen im Sommer 2012. Von Superintendentin Annette Moore-Nelson. Es liest Christian Bein. Der Sohn? Da schau, Papa, das ist dein Gartenmäuerchen, das du mit deinen eigenen Händen gemacht hast. Der Vater? Stimmt, das nehme ich mit. Du kannst doch das Mäuerchen nicht mitnehmen. Nichts leichter als das. Das geht doch nicht, Papa. Ich werde es dir schon zeigen. Aber Papa, hallo, das geht nicht. Erklär mir lieber, wie du nach Hause gehen willst, wenn du schon zu Hause bist. Ich verstehe nicht ganz. Du bist zu Hause und willst nach Hause gehen. Man kann doch nicht nach Hause gehen, wenn man schon zu Hause ist. Das ist sachlich richtig. Und? Das interessiert mich alles bei Weitem nicht so sehr wie dich. Aus Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, 2011. Ein skurriler Dialog. Der Schriftsteller Arno Geiger führt ihn mit seinem Vater, der an Demenz erkrankt ist. Mehrere Jahre lang hat er ihn begleitet und ihn dabei ganz anders und neu kennengelernt. In der Zeit, als die Leistungsfähigkeit nachließ, als die Erinnerungen langsam abhanden kamen und die Orientierung in der Gegenwart sich auflöste, habe er erst den tiefsinnigen Humor seines Vaters entdeckt, mit dem er seinen Alltag zu meistern verstand, schreibt er. Was wichtig ist und was das Leben lebenswert macht, habe er erst von seinem Vater gelernt, als dieser sich Schritt für Schritt auf den Weg in eine andere Wirklichkeit begab. Wenn jemand an Demenz erkrankt, dann verliert er oder sie nach und nach das Verständnis für die Welt, wie wir sie wahrnehmen. Es entstehen immer mehr Verständnislücken. Verwundert starrt Arno Geigers Vater zum Beispiel auf die Scheibe Brot auf seinem Teller. »Was soll das sein?«, fragt er. »Du musst nur abbeißen«, sagen sie ihm. »Ja, das würde ich liebend gern tun, wenn ich nur wüsste, wie das geht.« Solche Situationen sind schmerzlich. Aber mit Humor und Einfühlungsvermögen können Angehörige Brücken bauen, die sie in die Welt eines Demenzerkrankten hineinführen. Die objektive Wahrheit kann dabei unter die Räder kommen, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, einen Weg zu finden, den anderen in seiner Welt emotional zu erreichen. Das gibt ihm Sicherheit. So bleibt das Leben wert und würdevoll bis zum Schluss. Im 90. Psalm wird der Mensch mit Gras verglichen, das am Morgen noch sprost und am Abend welkt und verdorrt. Damit wird die Vergänglichkeit des Menschenlebens beklagt. Sie gehört aber zu den Bedingungen menschlicher Existenz. Die stetige Veränderung ist Bestandteil unseres Menschseins, auch das Verwelken und Verdorren. Es fällt uns schwer, das anzunehmen und dem sogar noch etwas Gutes abzugewinnen. Aber genau vor dieser Herausforderung stellt Gott uns. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Auf den Umgang mit Demenz bezogen heißt das, zum einen akzeptieren, dass es diese Krankheit gibt und sich damit beschäftigen. Dadurch verliert sie etwas von ihrem Schrecken. Zum anderen, Angehörige, die an Demenz erkranken, mit dem Blick der Liebe und Barmherzigkeit ansehen, sich in sie hineinversetzen, ihr emotionales Chaos verstehen und einen Weg suchen, ihnen dort zu begegnen, wo sie sich jetzt befinden, in einer Welt, die ihnen vollständig fremd geworden ist. Wem das gelingt, der lernt unendlich viel für sein eigenes Leben. Noch einmal ein Auszug aus Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kümmere mich um alles. Mich dürft ihr nicht vergessen. Das wäre ungerecht. Das tun wir nicht. Du, aber ganz so leicht ist das nicht. Ganz bestimmt, dich vergessen wir auf keinen Fall. In diesem Sinne, Ihre Annette Moore-Nelson. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna, aufgenommen im Sommer 2012. Text: Superintendentin Annette Moore-Nelson, Sprecher Christian Bein, Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt,